بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dies ist nun der erste Dars im Thema Tazkiyah. Und zwar nehmen wir inshallah das Buch durch, Madarijus Salikin, des Gelehrten Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Bevor wir anfangen, eine kleine Einleitung. Was ist überhaupt At-Tazkiyah und warum befassen wir uns mit diesem Thema? At-Tazkiyah wurde erwähnt im Koran, und zwar auf einer positiven, in einer positiven, in einer negativen Art und Weise. Das heißt, es gibt eine gute Tazkiyah und es gibt eine schlechte Tazkiyah. Die gute Tazkiyah erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala in der Aussage قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Derjenige ist erfolgreich, wer sie läutert, und derjenige ist nicht erfolgreich, der sie nicht läutert. Läutert also hier die Seele. Die Läuterung der Seele, At-Tazkiyah, bedeutet eben die Reinigung und die Säuberung der Seele, die Überwindung der eigenen Seele, die Seele, An-Nafs auf Arabisch. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. Also An-Nafs, diese Nafs, diese Seele müssen wir reinigen. Das ist eine gute Art und Weise der Tazkiyah. Jetzt hat Allah Azza wa Jal aber weiterhin erwähnt, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Also in einer anderen Sura sagte Allah Azza wa Jal, so lobt eure Seele nicht oder lobt euch selbst nicht. Er ist wissender über die Gottesfürchtigen, also über diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gottesfürchtig sind. At-Tazkiyah, die also schlecht ist, ist das eigene Loben. Zufrieden sein mit sich selbst. Und das ist eine Krankheit des Herzens. Das ist eine Krankheit, dass man denkt, man wäre gut, dass man denkt, man müsse sich nicht verbessern, dass man denkt, die aktuelle Lage bei mir ist so gut, dass ich mich überhaupt nicht ändern muss. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Das heißt, wir haben diesen Begriff Tazkiyah. Und das Gegenteil davon ist Tadsiyah mit Dal. Denn Allah Azza wa Jal sagte, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. دَسَّاهَا. زَكَّاهَا und دَسَّاهَا. Tazkiyah, Tadsiyah. Tazkiyah ist die Läuterung. Tadsiyah ist die Verharmlosung der Seele. Und wie gesagt, die mangelnde Pflege der Seele. Das heißt, durch diese Ayat wird deutlich, dass der Erfolg gebunden ist an die Läuterung und Reinigung und Säuberung der Seele. Solange wir nicht uns befassen mit unseren Seelen, solange werden wir nicht den Erfolg erreichen. Welchen Erfolg möchten wir denn erreichen? Wir wollen den Erfolg erreichen, Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Das ist ja das, was wir wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An einem Tag, an dem weder Vermögen noch Kinder etwas bringen, nur derjenige, der mit gesundem Herzen kommt. Das heißt, wer kein gesundes, also reines Herz hat, der wird natürlich nicht Allahs Zufriedenheit erreichen. At-Tazkiya, wenn wir eine Überschrift haben möchten dafür, ist der Weg zu Allah. Wie gelangen wir zu Allah? Das ist die Frage. Was ist das Verhältnis zwischen mir und Allah? Ist das ein gutes Verhältnis? Bin ich auf dem Weg zu Allah tabaraka wa ta'ala oder bin ich auf dem Weg zum Zorn Allahs tabaraka wa ta'ala? Was heißt nun der Weg zu Allah? Was bedeutet das? Das heißt der Weg zur Zufriedenheit Allahs, zur Belohnung Allahs, der Weg zum Paradies. Das ist der Weg zu Allah tabaraka wa ta'ala, den wir gehen müssen und den wir gehen wollen. Auf diesem Weg zu Allah brauchen wir natürlich einen Treibstoff. So wie jede Reise, auf jeder Reise brauchen wir einen Treibstoff. Jedes Gefährt braucht einen Treibstoff. Und so auch der Mensch auf dem Weg zu Allah Azza wa Jalla. Und hier sagt Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, der Weg zu Allah wird nicht mit den Füßen beschritten, sondern mit dem Herzen. Das ist das Wichtige. Das heißt, wir begeben uns mit dem Herzen Schritt für Schritt näher zu Allah tabaraka wa ta'ala, näher zur Zufriedenheit, näher zur Geborgenheit, näher zur Liebe Allahs tabaraka wa ta'ala. Und auf dem Weg gibt es nun Stationen. Wenn du von Mannheim nach Berlin fahren willst, dann wirst du wohl mit keinem Gefährt, also mit keinem Auto meine ich, nonstop fahren können. Ja, du musst ja also tanken gehen. Und da brauchst du eine Tankstelle auf dem Weg nach Berlin. In dieser Tankstelle tankt das Auto wieder Treibstoff, damit es weiterfahren kann, damit es weiter dich eben fahren kann bis nach Berlin, bis zu deinem Ziel. So auch auf dem Weg zu Allah Azza wa Jalla haben wir Stationen. Auf diesen Stationen oder in diesen Stationen tanken wir auch unseren Treibstoff. Doch der Unterschied zwischen den Tankstellen der Dunya und diesen Stationen auf dem Weg zu Allah ist, dass du die Tankstelle mitnimmst. Das heißt, du verlässt sie nicht. Normalerweise, du fährst ja in die Tankstelle rein, tankst dann, die Tankstelle bleibt, wo sie ist, und du fährst weiter. Aber auf dem Weg zu Allah geht das nicht. Das heißt, wenn du in die Station Geduld kommst, zum Beispiel, in diese Stufe, dann kannst du nicht sagen, okay, ich hatte heute 5 Sekunden Geduld, jetzt kann ich Geduld vernachlässigen, und jetzt geht's weiter zu Allah. Nein. Oder du kannst nicht sagen, Alhamdulillah, ich habe jetzt Ramadan einen Monat Geduld geübt, das reicht jetzt, ich brauche keine Geduld mehr zu zeigen, und jetzt geht's weiter zu Allah. Nein. Wenn du in eine Station reingekommen bist, dann bleibst du und dann gehst du weiter mit dieser Station, in dieser Lage, in dieser Situation, in diesem Zustand. Und die Gelehrten haben sich gefragt, wie funktioniert das jetzt? Wie wandert das Herz von Station zu Station, bis es ankommt zur höchsten Station, und das ist die Zufriedenheit Allahs tabaraka wa ta'ala. Und da haben sie auch Bücher geschrieben darüber. Und eines der wichtigsten Bücher ist Manazilus Sa'irin von einem Gelehrten, der Abu Ismail Al-Harawi heißt. Al-Harawi mit Waw und Ja am Ende. Dieser Gelehrte hat dieses Büchlein geschrieben, Manazilus Sa'irin, also die Stätten oder Stationen der Reisenden zu Allah, der Schreitenden zu Allah. Und Ibn Qayyim al-Jawziyya hat dieses Werk erläutert, indem er ein Buch geschrieben hat, und zwar Madarijus Salikin, also Stufen der Schreitenden zu Allah tabaraka wa ta'ala. Das heißt, die Stufen der Schreitenden sind eine Erläuterung der Stationen der Schreitenden. Und er hat hier, also Ibn Qayyim rahimahullah, diese Station erläutert, die Abu Ismail rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Und diese werden wir inshallah bi'idhnillahi ta'ala durchnehmen. Und heute beginnen wir mit der ersten Station, die Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah erwähnt hat, Und die Anordnung der Stationen bei Ibn Qayyim unterscheiden sich zur Anordnung der Stationen bei Abu Ismail al-Harawi. Ja, das ist, da kann man halt unterschiedliche Ansichten haben. Kommt zuerst dieser Zustand oder kommt zuerst der nächste Zustand? Ibn Qayyim rahimahullah begann mit der Station oder mit dem Zustand oder mit der Stätte. Man kann es nennen, wie man will, ob man das nun Menzile, also Station oder Stätte nennt, oder ob man das Maqam, Stufe nennt, oder ob man es Hal nennt, also Zustand. Das ist, wie gesagt, irrelevant. Die erste Station ist Al-Yaqadha. Al-Yaqadha bedeutet die Wachsamkeit. Abu Ismail al-Harawi rahimahullah definierte diese Station Al-Yaqadha, indem er sagte: Die Wachsamkeit ist die Unruhe des Herzens durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Das ist also die Erläuterung dieser Stufe. Die Unruhe des Herzens durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Und hier erläutert Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, indem er sagt, das Herz befindet sich in der Trunkenheit der Achtlosigkeit. Das ist der Ausgangszustand des Herzens. Das Herz befindet sich in der Trunkenheit der Achtlosigkeit. Sakaratul Ghafla. Wir kennen die Trunkenheit des Todes. Sakaratu al-Maut. Und hier benutzt Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah den Begriff Sakaratul Ghafla, also die Trunkenheit der Achtlosigkeit, also Achtlosigkeit nach Achtlosigkeit. Das Herz nimmt gar nicht wahr, in welch schlimmer Situation es ist. Das Herz hat noch nicht verstanden, dass es gerade auf der Reise zum Jenseits ist. Das Herz denkt, ich muss diesen Moment genießen, mein Leben muss ich jetzt genießen. Und über das Leben nach dem Tod brauche ich gar nicht erst zu denken. Er sagt weiterhin, es schläft, obgleich die Augen geöffnet sind. Dieses Herz ist in einem Schlaf. Diese Achtlosigkeit stellt also einen Schlaf dar, obwohl die Augen offen sind. Das heißt, man sieht den Himmel, man sieht die Erde, man sieht die Menschen. Aber das tatsächliche Herz ist am Schlaf. Es ist noch nicht wach. Wenn nun der Rufer zum Erfolg ruft und das Herz diesen Ruf hört, komme zum Erfolg, so dann gelangt es zur ersten Stufe, nämlich zur Stufe der Wachsamkeit. Dieser Rufer des Erfolgs, der sagt, komm zum Erfolg, hayya ala al-falah, so wie wir es im Gebetsruf hören. Dieser Rufer des Erfolgs kann ein Gelehrter sein, kann eine Situation sein, zum Beispiel eine Krankheit sein, wodurch man aufwacht. Es kann ein Unfall sein, wodurch man aufwacht. Es kann eine Begegnung sein mit einem Menschen, der eine Prüfung hatte, eine schwierige, die dazu führt, dass man aufwacht. Das heißt, dieser Ruf zum Erfolg, der geschieht durch Allah subhanahu wa ta'ala, auf verschiedenste Art und Weise. Das muss jetzt nicht eine bestimmte Art und Weise sein. Das kann sein, das ist ein Ders, ein Vortrag. Man war am Schlafen und auf einmal hört man ein Wort und dieses Wort gelangt sofort ins Herz und das Herz wacht auf einmal auf. Was ist denn los? Wie habe ich die ganze Zeit geschlafen? Da sagt ein Scheich, wann hat er die Taube erfahren. Na, barakallahu fik. Wann hat er die Taube erfahren? Jazakallahu khair. Und zwar sagte er hatte einen Großvater. Und dieser Großvater war, also, dem war Hygiene das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Der konnte kein Gramm Staub aushalten. Der hat immer Probleme gemacht, wenn daheim irgendwo ein bisschen irgendetwas staubig ist oder so. Auf einmal ist dieser Großvater gestorben und dieser Scheich hat gesehen, und damals war er jugendlich, ich glaube um die 20, wie sein Großvater nun in die Erde getragen wird. Das ist ja nicht nur Staub, das ist ja bloße Erde. Also direkt, da wurde nicht erstmal sauber gemacht oder was willst du machen? Willst du es mit Marmor erstmal belegen, dieses Grab? Das geht ja nicht. Das führte beim Scheich dazu, dass er gesagt hat, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er so lange gelebt, das Leben ist jetzt vorbei. Das war's. Das Leben hat ein Ende. Und deswegen ist er zurückgekehrt zu Allah tabaraka wa ta'ala, was jetzt nicht heißt, dass er so viele Sünden begangen hat, aber seit diesem Augenblick hat er sich Gedanken gemacht, Junge, du musst dich vorbereiten auf den Tod. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gab es einen Gelehrten, und zwar zum Beispiel Malik ibn Dinar oder Al-Fudayl ibn Iyad, deren Taube war durch eine Ayah, und zwar als sie die Ayah gehört haben, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, zurückzukehren und dass ihre Herzen gottesfürchtig werden? Und dass sie demütig gegenüber dem sind, was offenbart wurde von Allah tabaraka wa ta'ala. Ist es nicht endlich mal Zeit? Das führte dazu, dass sie zurückgekehrt sind zu Allah tabaraka wa ta'ala. Das heißt, dieser Rufer zum Erfolg kann unterschiedlich sein. Ob es jetzt eine Ayah ist, ob es ein Unfall ist, ob es eine Krankheit ist, ob es die Armut ist, ob es auch etwas anderes Positives ist, der Erfolg ist im Leben. Es können verschiedene Gründe sein. Wichtig ist nur, Allah subhanahu wa ta'ala schickt jedem Menschen diesen Ruf. Aber einige Herzen sind entweder ganz tot oder einige Herzen sind so sehr am Schlafen, dass sie das gar nicht erst hören. Das wachsame Herz, sagt er, ist jenes, das eben diesen Ruf hört. Allah azza wa jalla sagte, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا. Sag, ich ermahne euch nur zu einem, dass ihr euch zu zweit und einzeln um Allahs Willen hinstellt. Also man wird ermahnt, sich hinzustellen, ob nun in der Gemeinschaft oder einzeln. Das Hinstellen, sagt Ibn Qayyim rahimahullah, um Allahs Willen, das Hinstellen um Allahs Willen ist die Wachsamkeit. Sich endlich mal hinzustellen, aufzustehen. Das ist die Wachsamkeit. Das Hinstellen um Allahs Willen ist die Wachsamkeit aus dem Schlummer der Achtlosigkeit und das Erheben aus dem Dilemma der Gleichgültigkeit. Also man ist in einer Achtlosigkeit und dieses Herz ist in einer Gleichgültigkeit. Ja, da sterben halt die Menschen. Ja, und jetzt? Irgendwann sterben wir alle. Diese Gleichgültigkeit. Ja, es ist halt haram. Ja, und jetzt? Gibt doch viele Leute, die haram machen. Ah, das, wenn ich alt werde, dann irgendwann mache ich die Taube. Diese Gleichgültigkeit. Sterbe ich jetzt, sterbe ich nach. Habe ich halt Pech gehabt, wenn ich noch nicht in Hajj war. Und das. Diese Gleichgültigkeit ist die Folge der Achtlosigkeit dieses Herzens. Sich hinzustellen ist also, oder bedeutet, rauszukommen aus dieser Achtlosigkeit und dieser Gleichgültigkeit. Wenn man sich erhebt, hinstellt und aufwacht durch das Licht, welches nach den Propheten und Gesandten die Leute des Wissens zu ihm trugen. Also, man stellt sich hin, man wacht auf, durch was für ein Licht? Das Licht des Wissens natürlich. Man hat Wissen bekommen, man lernt, dass man auf dem Weg ist zu Allah Azza wa Jal, auf dem Weg zu Akhira, ob man will oder nicht. Jedes Geschöpf wird sterben, nichts wird bleiben, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn man sich nun erhebt und hinstellt, führt dies dazu, dass wir bei der ersten Ebene der Wachsamkeit sind. Die erste Ebene der Wachsamkeit. Und das hat auch Abu Ismail al-Harawi erwähnt. Und zwar, was ist die erste Ebene der Wachsamkeit oder der erste Schritt in der Wachsamkeit? Wie bekommt das Herz die Augen auf? Weil die eigentlichen Augen sehen ja. Und dass das auch konform ist mit Koran und dass es jetzt kein Herumphilosophieren ist, ist belegt die Aussage Allahs Azza wa Jal, es erblinden nicht die Augen, vielmehr erblinden die Herzen in den Brüsten. Ja? Und das ist ein Beleg für diese Aussage, dass das Herz am Schlafen ist, obwohl die Augen wach sind, obwohl die Augen sehen. So, wie bekomme ich mein Herz dazu, endlich aufzuwachen? Der erste Schritt bei der Wachsamkeit, sagte er, ist der Blick des Herzens auf die Gabe, ohne Hoffnung darauf, diese zu erfassen, noch ihre Art zu erkennen und sich nur noch mit der Erkenntnis der Gunsterweisung zu beschäftigen und die Vernachlässigung hinsichtlich ihrer Rechte einzugestehen. Also, wenn wir aufwachen, wie wachen wir auf? Wie wacht dieses Herz auf, das am Schlafen ist? Und zwar durch den Blick des Herzens auf die Gabe. Die Gabe von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala natürlich. Das heißt, warum schläft das Herz die ganze Zeit? Weil das Herz die Gaben Allahs nicht erkennt. Es benutzt die Gaben Allahs natürlich. Du benutzt deine Hände, deine Augen, deine Ohren, du benutzt dein Auto, du benutzt dein Wissen, du benutzt dein Gehirn. Das alles benutzt du ja. Aber du erkennst was nicht. Du erkennst nicht, dass diese Gaben von Allah sind. Und wenn sie von Allah sind, dann gibt es Rechte und Pflichten. Also der Blick des Herzens auf die Gabe, ohne Hoffnung darauf, diese zu erfassen. Was heißt das? Das heißt, du kannst die Gaben Allahs tabaraka wa ta'ala gar nicht zählen. Der Beleg dafür ist die Aussage Allahs azza wa jal, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Denn stell dir jetzt mal eine Gabe vor. Welche zum Beispiel? Die Augen zum Beispiel. Das Auge selbst ist eine Gabe, aber umfasst wiederum mehrere Gaben. Du kannst weit sehen, das ist eine Gabe. Du kannst aber auch nah sehen. Das ist eine zweite Gabe. Du kannst blau sehen, rot sehen, grün sehen. Natürlich, wenn du farbenblind bist, dann nicht. Du kannst orange sehen, braun sehen. Das sind doch verschiedene Gaben. Du kannst rechts und links sehen. Du hast einen bestimmten Winkel. Du siehst ja nicht nur geradeaus. Du siehst ja auch etwas rechts und links von dir. Das heißt, das sind mehrere Gaben in ein und derselben Gabe Allahs tabaraka wa ta'ala. Das zu zählen ist unmöglich. Das ist ja nur eine Gabe. Wenn wir mal die biochemischen Prozesse im Körper uns anschauen wollten, dann merkt man auch, dass die Gaben Allahs unzählig sind. Wenn du dir die Zellen anschaust und so weiter und so fort, kein Mensch kann die Gaben Allahs tabaraka wa ta'ala zählen. Und das bedeutet, diese Ayah, wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Das heißt, wir müssen uns die Gaben Allahs anschauen. Somit wacht unser Herz auf. Aber dabei brauchen wir gar nicht erst zu hoffen, dass wir sie zählen könnten. Das war eins. Ohne Hoffnung darauf, diese zu erfassen, noch ihre Art zu erkennen. Das heißt, wissen wir alles über das Auge? Sicherlich nicht. Wissen wir alles über das Ohr? Wissen wir alles über das Meer? Vor ein paar Tagen wurde ein neues Tier gefunden. Habt ihr das mitbekommen? Haben die Wissenschaftler gesagt, wir haben ein neues Tier gefunden. Subhana Rabbi al-Azim. Das heißt, die Wunde Allahs hören nicht auf. Die Wunde Allahs, Azza wa Jal, hören nicht auf. Und deswegen, wir können die Art und Weise, die Essenz dieser Gabe können wir nicht erkennen. Weder die Anzahl, noch die eine Gabe. Wie sieht denn diese Gabe aus? Alle Facetten, alle Bereiche dieser Gabe, können wir sie erfassen? Nein, können wir auch nicht. Wir können nicht mal eine Gabe so erfassen, geschweige denn alle Gaben zu erfassen. Und wenn ich dies weiß, ich kann die Gaben Allahs alle nicht erfassen und ich kann die Art einer Gabe nicht erfassen, was mache ich dann? Dann sagt er, und sich nur mit der Erkenntnis zu beschäftigen, dass er die Gunsterweisung bekommen hat. Das ist das, womit wir uns nun beschäftigen müssen. Ich habe von Allah Azza wa Jal Augen bekommen. Wie viel hast du dafür bezahlt? Hast du das gekauft? Hast du es verdient? Hast du irgendeinen Preis gezahlt dafür? Natürlich nicht. Und hier, wenn wir uns dann nur noch mit dieser Sache beschäftigen, mit welcher Sache? Ich habe eine Gabe von Allah bekommen. Dann beschäftigt sich der Mensch mit was? Er beschäftigt sich damit, mit seiner Vernachlässigung der Rechte dieser Gabe. Wie wir gleich sehen werden, bei Ibn al-Laytah. Jetzt geht es weiter mit Ibn Qayyim. Er sagt, so erblickt das Herz sowohl die offenkundigen, aber auch die verborgenen Gaben Allahs. Also das Herz beschäftigt sich jetzt mit den Gaben. Ich habe Augen, ich habe Ohren, ich habe eine Gesundheit, ich habe ein Haus, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Kleidung. Was brauche ich nun? Was brauche ich, damit ich diese Gaben erkennen kann? Also nicht komplett natürlich, wie gesagt, das können wir nicht. Aber was brauche ich, damit ich die Wichtigkeit dieser Gabe überhaupt erkennen kann? Wachsames Herz. Ja, aber was bedeutet das jetzt praktisch? Wie kann ich erkennen? Augen sind wichtig. Man schaut sich die Leute an, die keine Augen haben oder irgendwie. Genau, man schaut sich diejenigen an, die diese Gabe nicht haben, denen Allah Azza wa Jal diese Gabe nicht gegeben hat. Diejenigen, die diese Gaben verloren haben, dann weißt du, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat mir Augen gegeben, andere können nicht sehen. Oder zum Beispiel, Alhamdulillah, ich kann blau und grün und rot und so weiter. Ich hatte mal einen Physiklehrer, der war farbenblind. Und jedes Mal im Unterricht hat er uns dann diese Magneten. Die Magneten waren ja immer rot und grün. Ja? Und dann hat er uns immer gefragt, wo ist denn jetzt rot und grün, um zu zeigen, Plus und Minus. Der konnte das selbst nicht sehen. Also nicht erkennen, meine ich. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat dir diese Gaben gegeben. Und deswegen, Barakallahu Fikum, muss dieses Herz sich mit diesen Gaben Allahs Azza wa Jal beschäftigen. Je mehr das Herz sich die Gaben genauer betrachtet, sieht er ihre gewaltige Art, also der Gaben, und ihre große Anzahl, so verliert er die Hoffnung, oder das Herz, so verliert es, das Herz, die Hoffnung, all diese zu zählen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sie zu zählen. Und die wahre Art dieser Gaben zu erkennen. Nun beschränkt sich das Herz darauf, die Gunst Allahs in diesen Gaben zu sehen. Das heißt, nachdem das Herz erkannt hat, ich kann trinken. Es gibt Leute, die können nicht trinken. Die bekommen all ihre Sachen durch Infusionen oder so. Alhamdulillah, ich kann trinken. Ich hatte jetzt, man merkt es ja an der Stimme, Halsschmerzen. Alhamdulillah, ist besser geworden. Subhanallah, du kannst nicht mal schlucken ohne Schmerzen. Es tut weh. Du wünschst dir, dass du nicht schlucken würdest. Warum? Weil mit jedem Schluck tut's weh. Du kannst dann nicht trinken. Aber Alhamdulillah, jetzt kann ich trinken. Alhamdulillah. Womit muss ich mich jetzt beschäftigen? Nicht nur, dass ich trinken kann, sondern mit der Frage, wer hat mir dies gegeben, dass ich trinken kann? Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Nun beschränkt sich das Herz darauf, die Gunst Allahs in diesen Gaben zu sehen, obwohl man diese nicht verdient, noch gegen einen Preis erworben hat. Wie viel hast du denn bezahlt, dass du trinken kannst? Dass du etwas schmecken kannst? Fragen machen wir am Ende, inshallah. Wie viel hast du bezahlt, damit du sitzen kannst? Das heißt, ich habe das alles von Allah kostenlos bekommen. Hier fängt das Herz an nachzudenken. Und das ist das Aufwachen. Wenn er schläft und so aufwacht, zuerst die Augen aufmacht und dann bewegt man sich ganz langsam, dann dehnt man und streckt man sich so. Das ist das, was das Herz gerade macht. Hey, ich habe ja Gaben bekommen. Wie viele habe ich denn überhaupt? Mal gucken. Hey, die sind so viele, das kannst du gar nicht zählen. Ja, von wem habe ich denn die Gaben? Habe ich von Allah? Also, habe ich was dafür bezahlt? Nee, habe ich nicht. Wie, ich habe all diese unzähligen Gaben einfach so bekommen? Ja, ja. Und was mache ich dann mit? So wacht dieses Herz auf. Schließlich gesteht das Herz, die Rechte der Gaben vernachlässigt zu haben. Nämlich sich dafür zu bedanken. Das sind die Rechte der Gaben. Also die Rechte Allahs, Azza wa Jal natürlich. Mit diesem Denkprozess, das war ja der erste Schritt. Also sich, dass das Herz die Gaben erblickt, dass das Herz die Gaben sich anschaut. Wenn ich mir die Gaben anschaue, dann merke ich, ey, aber ich habe mich gar nicht bedankt bei Allah dafür. So wie es sich gebührt, wie es ihm gebührt. Ibn Qayyim rahimahullah sagt nun, dieser Blick des Herzens, also der Blick zu was? Zu den Gaben Allahs, führt zu zwei besonderen Arten der Dienerschaft. Zwei Arten der Ibadah. Die Liebe des Gunsterweisenden, Mahabbatul Mun'im, und das ständige Gedenken an ihn. Wenn du von einem Menschen sagen wir mal 5000 Euro netto bekommen würdest. Einfach so. Salamu alaikum, so bitteschön, du bekommst für den Rest deines Lebens 5000 Euro netto. Und wenn es dir schlecht geht, dann helfe ich dir. Und wenn du krank bist, dann besorge ich dir das beste Krankenhaus. Und so weiter. Er kümmert sich um dich wie kein anderer. Welches Gefühl wirst du gegenüber diesen Menschen empfinden? Unendliche Dankbarkeit. Genau, du wirst dich bei ihm bedanken, aber das ist ja kein Gefühl in dem Sinne, sondern das ist eine Folge von Gefühlen. Aber was ist das Gefühl im Herzen? Welche Emotionen? Sicherlich die Liebe, oder nicht? Du wirst solch einen Menschen, der so unzählige gute Taten für dich verbracht hat, sicherlich lieben. Und du wirst jedem darüber erzählen, oder nicht? Weißt du, was mir passiert ist? Da kam doch tatsächlich jemand heute und hat gesagt, da 5000 Euro, oder für mich aus 5 Euro, ist ja egal. Auf jeden Fall, du wirst es jedem erzählen. Stell dir mal vor, jemand schenkt dir ein Auto. Du wirst jedem erzählen, weißt du, ich habe ein neues Auto bekommen. Guck mal hier, der Schlüssel. Willst du sehen? Da, das habe ich von dem und dem bekommen. Junge, das ist ein Supermann. Boah, der ist immer so gut zu mir. Und dann, weißt du, was er noch getan hat? Hat er gemeint, Volltank ist bei mir jedes Mal. Ja, gib mir die Quittung, ich gebe dir das Geld. Du wirst immer über ihn reden. Und du wirst nie denken, so, es reicht jetzt, ich brauche jetzt nicht mehr darüber zu reden. Sondern du sagst, egal wie oft ich gut über ihn rede, das ist als Dank nicht ausreichend. Oder nicht? Oder liege ich da falsch? Und wenn Allah Azza wa Jal nun diese Gaben dir gegeben hat, dann kommen diese zwei Ibadat, und das sind Ibadat, Das sind Ibadat des Herzens. Das sind Taten des Herzens. Die Liebe zu Allah Azza wa Jal und Dhikrullahi Tabaraka wa Ta'ala. Ein anderes Beispiel. Wenn jemand, ein Mann, eine Frau liebt oder eine Frau einen Mann liebt. Ich meine, sehr, sehr oft gibt es jetzt keinen Nutzen. Also der Mann, es kann sein, dass er viel ausgegeben hat für die Frau oder die Frau, es kann sein, dass sie ihrem Mann viel geholfen hat. Aber es kann auch sein, dass keinem dem anderen geholfen hat, trotzdem liebt man sich. So, wenn man sich nun liebt, wenn das tatsächliche Liebe ist, erwähnt man den Geliebten oft oder weniger oft? Aber wir sie natürlich sicherlich sehr oft erwähnen. Und die hat gesagt, und dann hat sie mich angerufen, und dann hat sie gesagt, und dann hat sie getan, Er wird den ganzen Tag, Junge, ist ja gut, nee. Und dann hat sie das noch, und dann. Das heißt, man wird den ganzen Tag und die ganze Nacht nur über sie reden. Warum? Hey, ich liebe sie. Das ist wahre Liebe. Und wenn nun Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der mir all diese Gaben gegeben hat, habe ich was dafür bezahlt? Nix. Und Allah Azza wa Jalla gibt mir immer weiter Gaben. Heute hast du dich doch angezogen, oder nicht? Ist das nicht eine Gabe Allahs? Heute hast du vielleicht gegessen, wenn du nicht fastest, oder auch wenn du gefastet hast, heute früh. Heute bist du gelaufen. Heute hast du gesprochen. Also es gab heute wieder Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herz schlägt gerade, in diesem Moment schlägt dein Herz. Dein Blut fließt gerade. Deine Nerven funktionieren gerade. Deine Augen nehmen gerade Bilder auf und verarbeiten sie im Gehirn und so weiter und so fort. Und du merkst, du spürst gar nichts. Du spürst deine Augen gar nicht. Du siehst es zwar, aber du spürst sie gar nicht. Ich habe die Augen vergessen, die Ohren habe ich auch vergessen. Ach, ich habe ja Ohren. Ich höre gerade mit meinen Ohren. Ich rede ja gerade, weil ich eine Zunge habe. Eine kleine Verletzung in der Zunge und dann können wir nicht mehr reden. Das haben wir alles vernachlässigt. Das kommt alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen müssen wir Allah lieben subhanahu wa ta'ala. Aber das schlafende Herz denkt nicht an Allah. Ja, ich kann reden, ja und jetzt? Können doch alle reden. So naiv ist dieses schlafende Herz. Aber das wachsame Herz, das gerade am Aufwachen ist, sagt, ich habe das jahrelang vergessen, subhanallah. Ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnt habe. Ein Sheikh hat gesagt, er ist einmal in eine Anstalt gegangen für geistig kranke Menschen. Er wollte dort ein bisschen Ruqya machen, Koran lesen für die Kranken. Auf einmal kam ein Mädchen, eine Jugendliche, die auch geisteskrank war. Und der Sheikh hat dieses Tuch gehabt, Schmer oder Rutra, wie man das auch nennen mag. Und dann hat dieses Mädchen diese Rutra genommen und selbst angezogen. Dann hat es ausgezogen und dem Sheikh angezogen. Dann hat es ihm ausgezogen, wieder angezogen und lacht dabei. Also sie macht ja Sachen, weil sie nicht keinen Verstand besitzt in dem Sinn. Auf jeden Fall sagt der Sheikh, und dann hat sie sich komplett ausgezogen. Und da weinte ich, sagt der Sheikh, weil ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich einen Verstand habe. Was es bedeutet, einen Verstand zu haben. Ich habe meine Jahre lang, die ganze Zeit meinen Verstand benutzt. Den benutze ich ja jeden Tag. Aber diese Stellung des Verstandes, was es bedeutet, einen Verstand zu haben, habe ich erst jetzt mitbekommen. Wie oft merken wir das? Alhamdulillah, ich habe Sohlen, Masha'Allah, die gut sind. Wann merkst du das erst? Wenn du Menschen siehst, die nicht richtig gehen können, nicht richtig laufen können. Und deswegen, barakallahu fikum, Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Es gibt einen Sheikh, der Madarij al-Salikin auch erläutert hat, Sheikh Mohammed Hussein Yaqub, und der hat diese eine Stufe in 100 Vorträgen erläutert. 100, eine Stufe. Also keine Angst, es wird nicht so lange dauern, ja. Aber was er sagt, ist, es ist jetzt nicht nur wichtig, die Theorie zu kennen. Achtsamkeit und so weiter und so, zwei Arten, zwei Ebenen, zwei Stufen, sondern es umzusetzen, dass wir uns hinsetzen und über Allah subhanahu wa ta'ala denken, dass wir nachdenken, dass wir an Allah azza wa jal denken. Also, sagte Ibn Qayyim rahimahullah, die Liebe des Gunsterweisenden und das ständige Gedenken an ihn. Daher bittet der Diener um Vergebung für seine Vernachlässigung der Lobpreisung. Weil du hast ja Gaben bekommen, von wem? Von Allah. Und anständige Menschen bedanken sich. Aber du hast dich nicht bedankt die ganze Zeit. Du hast die Gaben benutzt von Allah subhanahu wa ta'ala, hast dich aber nicht bedankt. Und deswegen bitten wir um was? Um Vergebung für diese Vernachlässigung der Bittgebete, der Lobpreisungen. Und so erkennt er die Stellung des Bittgebetes um Vergebung. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das beste Bittgebet um Vergebung folgendes ist: O Allah, du bist mein Gott. Kein Gott ist da außer dir. Du erschufst mich und ich bin dein Diener. Ich halte fest an meinem Bund mit dir und an meinem Versprechen an dich, solange ich dies einzuhalten vermag. Ich nehme meine Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich begangen habe, und gebe in aller Dankbarkeit deine Huld an mich zu, so wie ich meine Schuld zugebe. Vergebe mir, denn keiner ist da außer dir, der die Sünden vergibt. Das ist Sayyidul Istighfar. Das beste Bittgebet, um Vergebung zu bitten. In diesem Bittgebet wird was erwähnt? Ich gebe in aller Dankbarkeit deine Huld an mich zu. Also ich erinnere mich an die Gaben Allahs. Und ich gebe meine Schuld zu, und zwar die Sünden begangen zu haben. Dieser Vergleich zwischen den Gaben Allahs tabaraka wa ta'ala auf der einen Seite und meinen Verbrechen, mit Verbrechen sind hier Sünden gemeint. Weil jede Sünde ist ein Verbrechen gegenüber Allah azza wa jal. Du übertrittst hier die Rechte und deine Grenzen. Dieser Vergleich führt zur Unruhe des Herzens. Ich habe zum Beispiel die Gabe zu trinken. Und jetzt geht jemand und trinkt Alkohol. Allah Azza wa Jal hat mir zwei Lungenflügel gegeben. Wenn eine entzündet ist, dann funktioniert immerhin noch die andere. Wenn beide entzündet sind, dann viel Spaß. Dann hast du mächtig Probleme. Allah Azza wa Jal hat mir diese Gabe gegeben. Was mache ich jetzt? Jetzt rauche ich Zigaretten. Ich habe Augen, die von Allah subhanahu wa ta'ala, die ich von Allah bekommen habe. Was mache ich jetzt? Ich schaue mir etwas an, was haram ist. Unbekleidete Frauen zum Beispiel. Oder vielleicht noch viel schlimmere Sachen. Ja. Ich habe eine Zunge, die ich von Allah azza wa jal bekommen habe. Ich kann damit reden. Ich kann A sagen, ich kann B sagen. Ich kann Englisch reden, ich kann Französisch reden, ich kann Spanisch. Natürlich vorausgesetzt, man kann diese Sprachen. Ich könnte Arabisch und so weiter und so fort. All das hat Allah Azza wa Jal mir gegeben. Und was mache ich? Ich lästere, ich lüge, ich spotte, ich beleidige und so weiter und so fort. Dieser Vergleich zwischen den Gaben Allahs auf der einen Seite und meinen Verbrechen auf der anderen Seite lässt mein Herz nicht mehr ruhig sein. Nennt man auch Gewissen. Also, ich werde Gewissensprobleme haben. Wie konnte ich nur dies tun? Und hier gibt es ein gutes Beispiel, was die Schuyuch erwähnen. Man sagt, wenn man noch nicht in dieser Wachsamkeit ist, wenn man keine Taube gemacht hat, Ist man so wie in einem Raum, wo dicke Luft ist, ja, wo nicht gelüftet wurde, geht man kurz raus aus diesem Raum, also im übertragenen Sinne, macht man Taube, man verlässt diesen Platz der Sünde, man geht weg und dann geht man wieder rein in diesen Raum, da sagt man, hey, wie könnt ihr da nur sitzen, was für eine dicke Luft hier. Mach mal das Fenster auf, oder nicht? Du hast doch gerade 3 Stunden dort gesessen. Du hast es nicht gemerkt, dass da dicke Luft ist. Warum? Du warst mittendrin. Aber begib dich fern von dieser Umgebung. Begib dich fern von der Sünde und beobachte sie dann von weitem. Dann sagst du, wie konnte ich nur so ein Mensch sein? Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich 10 Jahre lang geraucht? Hey, das ist ja nicht zu fassen. Aber vorausgesetzt, ich gehe weg von dieser Sünde. Ich verlasse diese Umgebung der Sünde. Wenn ich in der Sünde bin und der Umgebung der Sünde, dann werde ich natürlich dies nicht erreichen können. Also, dieser Sayyidul Istighfar, also Majestät der Bittgebete um Vergebung oder das beste Bittgebet um Vergebung, erwähnt diese 2 Sachen. Die Gaben und die Verbrechen. Hier erkennt der Diener die Aussage des Propheten, würde Allah die Leute seiner Himmel und seiner Erde bestrafen, dann würde er sie bestrafen, ohne dabei ihnen Unrecht zuzufügen. Und wenn er mit ihnen gnädig wäre, so wäre seine Gnade besser als ihre Taten. Al-Hadith ist sahih, rawahu Abu Dawud. Sahih nach Albani, rahimahullah. Das heißt, der Prophet a.s. sagt, wenn Allah azza wa jal alle Menschen bestrafen würde, wäre er dann ungerecht? Allesamt, alle Menschen, alle Geschöpfe, nicht nur alle Menschen, wäre er dann ungerecht? Warum nicht? Ja und? Und wenn er jetzt der Herrscher ist, aber warum ist er nicht ungerecht? Ja. Weil keiner ins Paradies nur wegen seinen Taten gelangt. Warum nicht? Warum gelangt nicht? Warum gelangt keiner ins Paradies durch seine Taten? Weil die nicht ausreichen für das, was man bekommt. Und warum reichen die Taten nicht aus? Die Gaben immer höher sind als die. Genau. Die Gaben Allahs Azza wa Jal, die wir bekommen haben. Wie viele Ibadat willst du bezahlen fürs Auge? Wie viel? 1000 Gebete? 100.000 Gebete, Millionen Gebete, wie viel würdest du sagen, so, nach dieser Anzahl reicht's jetzt, jetzt muss ich nicht mehr beten wegen meinem Auge. Das gibt es nicht, es gibt keine Anzahl. Je mehr du betest, desto mehr versinkst du in den Gaben Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum die Propheten und Gesandten um Vergebung bitten, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und da brauchen wir ein bisschen Konzentration. Du sagst jetzt zum Beispiel, O Allah, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du mir Augen gegeben hast. Hat sich das jetzt erledigt? Brauchen wir uns nicht mehr für die Augen zu bedanken? Es hat sich nicht erledigt, warum? Die Tatsache, dass Allah dich auserwählt hat, von so vielen Menschen, dass du dich bei Allah bedanken darfst, ist schon wieder eine Gabe. Wie merke ich, dass das eine Gabe ist? Weil es genug Menschen gibt, die sich nicht bedanken bei Allah. Du hättest ja auch von den Leuten sein können, die sich nicht bei Allah bedanken. Aber nein, Allah hat dich auserwählt. Nein, du gehörst zu der Truppe, die sich bei Allah bedankt. Das ist wieder eine Gabe, oder nicht? Wenn es eine Gabe ist, was muss ich jetzt tun? Was mache ich, wenn ich eine Gabe erhalte von Allah? Ich muss mich bedanken. Also sage ich, ja Allah, Allahumma lakal hamd. O Allah, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du mich recht geleitet hast, dass du mich auserwählt hast, dass ich dir danken darf für meine Augen. Dieser Dank jetzt, dass du dich bedanken darfst, ist schon wieder eine Gabe, oder nicht? Wie merke ich das? Wieder, weil es genug Leute gibt, die nicht so weit denken. Es gibt genug Leute, die denken, Alhamdulillah, ich habe einmal Alhamdulillah, soll ich den ganzen Tag Alhamdulillah sagen? Es gibt Leute, die nicht so weit denken. Aber Allah Azza wa Jalla hat dir so viel Wissen gegeben, dass du sagst, nein, nein, dass ich mich bei Allah das zweite Mal bedankt habe, das ist doch eine Gunsterweisung Allahs Azza wa Jalla. Er hätte mich auch nicht recht leiten können. Ja Allah, ich bedanke mich bei dir, dass du mich recht geleitet hast, dass ich zu den Leuten gehöre, die sich bedanken, dafür, dass sie sich bedanken dürfen, dass sie Augen bekommen haben. Dieser dritte Dank ist wiederum was? Ist wiederum eine Gabe. Wie merke ich das? Weil es genug Menschen gibt, die sich nicht dafür bedanken. Aber du bedankst dich jetzt bei Allah schon wieder. Sagst, ja Allah, wie herrlich bist du, dass du mich auserwählt hast, dass ich so weit denken darf, dass ich dich so erkannt habe, dass ich mich bedanken darf bei dir. Dass du mich auserwählt hast, dass ich mich bedanken darf. Dass ich mich bedanken darf, dass ich Augen habe. Und so weiter und so fort. Das ist wieder eine Gabe. Dafür musst du dich wieder bedanken. Das heißt, du kommst überhaupt nicht dazu, dich für die Augen zu bedanken. Denn sobald du die Tür aufmachst, so, jetzt will ich mich bedanken, zack, findest du schon wieder eine Tür vor dir. Bitte schön, bedank dich nochmal. Ich bedanke mich nochmal. Zack, wieder ist eine Tür vor mir. Bitte schön, bedank dich nochmal. Ja, wann darf ich denn mich für die Augen bedanken? Dazu kommst du gar nicht. Und deswegen gelangt keiner ins Paradies durch seine Tat. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner gelangt ins Paradies durch seine Taten. Dann sagten die Gefährten, auch du nicht. Dann sagte er, auch ich nicht. Nur wenn Allah mit mir gnädig ist. Und deswegen verstehen wir, warum sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung bittet. Warum? Nicht, weil er sündigt. Hasha wa kalla. Die Gesandten und Propheten sündigen nicht. Aber er bittet um Vergebung, weil er weiß ja, Allah, so gut ich dich anbete. Und wenn er, sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch ist, und wenn er, alaihi salatu wasallam, der vollkommenste Mensch ist, und wenn er, alaihi salatu wasallam, der beste Prophet ist, und wenn er, sallallahu alaihi wasallam, der geliebteste Prophet ist, bei Allah ist, trotzdem kann er sich nicht bei Allah so bedanken, wie es sich gebührt. Und deswegen bittet er um Vergebung. So weiß der Diener, dass er auf dem Weg zu Allah stets zwischen dem Erblicken der Gaben und dem Wahrnehmen der Vernachlässigung vergleicht. Das sind die zwei Spiegel, die du brauchst. Auf der Fahrt nach Berlin brauchst du ja auch immer Spiegel. Du musst ja immer etwas beachten. Auf dem Weg zu Allah brauchst du diese zwei Blicke. Auf der einen Seite meine Gaben, die ich immer von Allah bekommen habe. Und auf der anderen Seite meine Verbrechen, also meine Sünden. Oh Allah, vergib mir, du hast mir die Augen gegeben und was habe ich getan? Ich schaue mir diese unbekleideten Frauen an zum Beispiel. Oh Allah, Azza wa Jalla, vergib mir, du hast mir die Zunge gegeben, was mache ich damit? Ich beleidige und lästere über meine Geschwister. Oh Allah, vergib mir, du hast mir diese Beine gegeben, was mache ich? Ich fahre meine Eltern nicht zum Arzt zum Beispiel, sondern vernachlässige meine Eltern und so weiter und so fort. Das heißt, immer dieser Vergleich zwischen den guten Taten, zwischen den Gaben Allahs Azza wa Jal und den Vernachlässigungen. Somit erblickt er das Verbrechen und nimmt dessen Gefahr wahr, sodann entschließt er sich, das Versäumte nachzuholen. Was hat er versäumt? Sich zu bedanken bei Allah subhanahu wa ta'ala. So, dann entschließt er sich, das Versäumte nachzuholen, sich aus der Sklaverei zu befreien. Was für eine Sklaverei? Die Sklaverei dieser Vernachlässigungen, dieser Sünden. Du bist ein Sklave deiner Sünden, dass du das jedes Mal wieder und wieder wiederholst. Und er entschließt sich, durch die Reinigung die Rettung zu erlangen. So schaut er sich an, was von ihm an Übeltaten vorangingen und erkennt, dass er in größter Gefahr und kurz vor dem Verderb ist. Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Wer ist denn ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und sich dann von ihnen abwendet und vergisst? Wir haben ja gesagt, die Wachsamkeit, der Rufer ruft, du wirst ermahnt, aber was macht man? Man vergisst die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, die Zeichen Ayatullahi, es gibt zwei Arten. Es gibt die Zeichen, die religiösen Zeichen, das sind die Ayat im Koran. Und es gibt die kosmischen Zeichen, also Al-Kawniyya, Al-Ayatul Kawniyya. Das sind die Zeichen, die wir sehen. Die Sonne ist ein Zeichen, die Berge sind ein Zeichen, der Mensch ist ein Zeichen, dieses Leben ist ein Zeichen. Sowohl also die religiösen Zeichen als auch die kosmischen Zeichen sind Gründe für die Wachsamkeit. Aber viele werden an diese Zeichen erinnert. Und was machen sie? Und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt haben, also an Sünden. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Wenn er sein Verbrechen erblickt, entschließt er sich, das Versäumte nachzuholen durch Wissen und Taten. Er befreit sich aus der Sklaverei des Verbrechens durch die Bitte um Vergebung und durch die Reue und verlangt daher die Reinigung, und hier die Reinigung mit dem arabischen Wort Tamhis. Dies ist die Reinigung seines Glaubens und seiner Kenntnis vom Übel des Verbrechens, wie die Reinigung des Goldes und des Silber. Um Gold zu gewinnen, braucht man eine Art Reinigung, damit alles, was nicht zum Gold gehört, getrennt wird vom wahren Gold. Und das Gleiche gilt für Silber bei der Verarbeitung. Und das nennt man Tamhis. Tamhis al-Dhahab, also die Reinigung des Goldes, so dass es alles, was nicht zum Gold gehört, getrennt wird. Und alles, was nicht zum Silber gehört, getrennt wird. An Materialien, die es eben so gibt. Dieser Tamhis, diese Reinigung, diese Loslösung von den Sünden, ist die Voraussetzung, ins Paradies zu gelangen. Denn Allah Azza wa Jalla sagt, Allah Azza wa Jalla hat im Koran erwähnt, dass die Engel zu den Paradiesbewohnern was sagen? Salamun alaikum, tibtum, fadkhuluha khalidi. Friede sei auf euch, gut wart ihr, gut also rein. Tibtum, taba, also ist rein, ist gut und rein. So betretet ihn, also den Paradiesgarten, ewig darin zu bleiben. Und Allah Azza wa Jalla sagt, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ. Das ist ein Adjektiv, oder also eine Eigenschaft. طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind, also gut hier, طَيِّبِينَ, sie sagen, Friede sei auf euch, geht in den Paradiesgarten ein für das, was ihr zu tun pflegtet. Hier erwähnt nun Ibn Qayyim rahimahullah, und dabei sind wir bei dem zweiten Schritt. Wir haben gesagt, der erste Schritt ist das Denken an die Gaben. Der zweite Schritt der Wachsamkeit ist das Erblicken der Verbrechen. Das ist der zweite Schritt auf dem Weg der Wachsamkeit. Ich schaue mir zuerst die Gaben an. Wenn ich mir die Gaben anschaue und ich erkenne, ich kann sie gar nicht erst zählen und ich kann ihre eigentliche Art, die Essenz gar nicht erst erfassen und ich merke, das ist ja auch nicht so wichtig, sondern wichtig ist, ich habe sie von Allah bekommen. Habe ich überhaupt was dafür bezahlt? Ich habe nichts dafür bezahlt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Aber nein, auf der anderen Seite sehe ich meine Verbrechen, meine Sünden. Wie konnte ich das nur machen? Ich bekomme die Gaben von Allah und als Dank werde ich sündigen und hege den Zorn Allahs Azza wa Jalla auf mich und so weiter. Das war der zweite Schritt. Und deswegen kommt er zu was? Zu diesem Entschluss, Dieser Mensch, dessen Herz so langsam aber sicher aufwacht, ich möchte mich reinigen. Ibn Qayyim rahimahullah sagt nun, diese Reinigung geschieht in drei Städten. Denn der Mensch überhaupt lebt in drei Städten. Darud Dunya, also Dar ist die Stätte, oder auch Haus, kannst du auch sagen. Also Städte, Darud Dunya, Darul Barzakh und Darul Qarar. Also die Städte der Dunya, das ist diesseits, die Städte des Barzakh, also im Grab, und die Städte des Qarar, also des ständigen Aufenthalts, und das ist wo? Entweder in der Hölle oder im Paradies. Das sind die drei Städte. Und in jeder dieser Städte wird man gereinigt. Bis schließlich man ins Paradies eintritt, gereinigt, wie wir gerade in den Ayat gesehen haben, dass die Engel zu den Leuten sagen, tretet ein, so wie ihr rein seid oder gut seid. Salamun alaikum, Friede sei mit euch. Tribetum, fadkhuluha. Salamun alaikum, tribetum, fadkhuluha khalidi. Also, die erste Stätte ist Darud Dunya, das diesseits, die zweite ist Al-Barzakh und die dritte ist Al-Qarar. Wie wird man gereinigt in der ersten Stätte Darud Dunya? Hier gibt es vier Sachen, womit man gereinigt wird. Erstens die Taube. Zweitens ist die Istighfar. Also Taube ist ja klar, die Reue. Zweitens ist Istighfar, die Bitte um Vergebung. Drittens Hasanat, die guten Taten. Und viertens Ibtila, die Schicksalsschläge. Das sind vier Punkte, durch die man im Diesseits gereinigt wird. Und was diese vier Punkte bedeuten, das sehen wir inshallah das nächste Mal. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen und mit dem wahren Glauben an Allah füllen. Möge Allah Azza wa Jal alle unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jal die Gaben segnen, die wir bekommen haben. Und möge Allah Azza wa Jal mit uns zufrieden sein. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.